Domian. Das 1Live-Talkradio. 0800 5678 111. Im WDR-Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. So ihr Lieben, ich grüße euch herzlich. Freitagnacht, willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live-Talk-Radio. Heute Nacht eine offene Sendung, eine offene Telefon-Talkshow. Wenn ihr mit mir reden wollt, müsst ihr hier diese Nummer wählen. Das ist die unbedingte Voraussetzung. 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Erster Anrufer heute Nacht, das ist der Guido. Und Guido ist 35 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo, Guido. Erstmal möchte ich dir erstmal nochmal nachträglich gratulieren zu deiner Sendung. Zur tausendsten nachträglich. Zur tausendsten, genau. Ich habe mich versucht anzurufen, aber nicht erreicht, leider. Vielen Dank, vielen Dank. Mein Thema, ich habe am Mittwoch eine sehr komplizierte Operation, ja, am Dienstag, und habe sehr, sehr großen Schiss davor. Mhm. Was für eine Operation ist das? Und zwar leide ich an einer Refluxphytophagitis, heißt das so, glaube ich, ist das richtig ausgedrückt. Mhm. Und zwar ist mein Magen zu 50% auf die Speiseröhre gerutscht. Und also der Magen ist nach oben gerutscht, kann man das genau, so sagen? Also das Zwerchfell durchbrochen und ist zu 50% auf die Speiseröhre gerutscht. Und davon liegen ungefähr 20% hinterm Herz. Mhm. Und am Dienstag soll eben in dieser Operation der Magen wieder runtergezogen werden, hochgehängt und Wie lange, ich sag's mal jetzt ganz salopp, hängt dein Magen schon quasi hier halb in der Brust? Ungefähr 6 Jahre. 6 Jahre schon. Und welche Folgen hat das für dich gehabt? Also Folgen, dass ich also ziemlich große Schmerzen hatte die ganze Zeit, dass ich so gut wie im Sitzen schlafe. Du schläfst im Sitzen? Naja, so sagen wir mal so ganz, so nicht ganz im Sitzen, aber so fast im Bett. Warum? Weil mir sonst die Magensäure eben wieder zurückläuft und das, was abends halt im Magen so drinnen bleibt, da ja der Magen nicht mehr schließt, da ja das Schließmuskel alles ja weg ist. Das heißt, wenn du dich hinlegen würdest, würde die Säure des Magens mitsamt des Inhaltes dir nach oben herauslaufen? Ja, genau. Mhm. Also es setzt sich, und dann setzt sich das eben fest in der Speiseröhre und die Schmerzen, die das erzeugt, sind eben so, dass, wie soll ich das sagen, im Vergleich eines Herzinfarktes so zum Beispiel. So starke Schmerzen? Ja, so starke Schmerzen. Also ich hatte, da ich bin Kraftfahrer und hatte eben schon öfters in der Vergangenheit, wie soll ich das sagen jetzt, eben während der Fahrt die so große Schmerzen, dass ich eben die Fahrt abbrechen musste und man mich mit Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Ist das wahr? Man kennt das ja so im normalen Volksmund, wenn einem so ein bisschen die Magensäure hochkommt. Ich habe es mir erzählen lassen, ich habe das noch nie erlebt, dass man sogenannte Sodbrennen hat. Wahrscheinlich ist das damit vergleichbar, aber 1000-mal schlimmer, ne, was du hast. Ja, 1000-mal schlimmer, genau. Mhm. Naja, gut. Musstest du denn in diesen 6 Jahren, während du jetzt schon darunter leidest, auch besondere Wert auf deine Ernährung beispielsweise legen, dass du bestimmte Dinge gar nicht mehr essen kannst? Na, ich hätte es nicht tun sollen, aber ich habe es trotzdem getan. Was hättest du vermeiden sollen beispielsweise? Zum Beispiel alles Scharfe, dann Kaffee auf jeden Fall, Koffein, alles was mit Süße zusammenhängt und also. Aber wenn man das macht, dann kann man ja gleich sich sagen. Ja, aber wenn du nicht mal im Liegen schlafen kannst, kannst du denn dich ganz normal fortbewegen? Besteht nicht die Gefahr, dass bei den Erschütterungen des Gehens oder wenn du Kraftfahrer bist, bewegt sich das ja auch, dass es dann auch nach oben schwappt? Nee, das eigentlich nicht, aber es ist halt, da ich ja Stückgut fahre und viel mich auch bücken muss, dann kann es schon mal passieren, dass halt so der ganze Saft dann wieder hochläuft. Es ist dann so, als wenn einer ein Wasserhahn irgendwo auftritt und die Soße läuft richtig schön hoch. Das meiste setzt sich ja eben fest. Und na gut, dafür muss ich halt Medikamente nehmen. Es tut irre weh, hast du gesagt. Und wahrscheinlich ist es auch äußerst unangenehm und schmeckt ekelhaft. Wahrscheinlich so, wie wir das alle kennen, wenn man mal erbrechen muss. Ne? Genau. Jetzt ärgerst du und schlägst dich damit 6 Jahre schon rum. Erstmal noch die Frage, wie kann das denn überhaupt passieren? Und sowas habe ich noch nie gehört. Wie kann das passieren? Das weiß ich also so genau auch nicht. Also ich weiß nur, dass es wohl vererblich ist. Mhm. Mein Großvater hatte eben auch Magenprobleme, mhm. ist an Magenkrebs auch gestorben. Mhm. Dann weiß ich, dass ein Onkel von mir auch eben Probleme mit dem Magen hatte oder mhm. immer noch hat. Und naja, da ich einer der letzten vier von vier Jungs der letzte bin, habe ich eh alles mitgekriegt, was man mhm. so kriegen kann. Es steht für Dienstag diese Operation an, dass der Magen wieder nach unten gedrückt wird und auch. Ja, also es ist ja der Magen bzw. der obere Brustraum und der untere werden ja von dem Zwerchfell getrennt. Mhm. Und das ist jetzt mittlerweile laut der letzten Untersuchung also bis auf 8 cm aufgerissen. Mhm. Und jetzt wird halt der Magen wieder durchgezogen, mhm. irgendwo hochgehängt, mhm. Einen unnatürlichen Verschluss gemacht. Und ich hoffe, dass es dann irgendwann weg ist. Ja. Ist das eine sehr, sehr komplizierte Operation oder für die Ärzte eher ein Routineeingriff? Also man hat mir gesagt, es wäre ein Routineeingriff, der mhm. dauert ungefähr 2,5 Stunden, aber... Mhm. Aber du hast Angst davor? Ich habe absolut Schiss davor. Nun könnte man ja wirklich auch denken, der Guido schlägt sich seit 6 Jahren damit rum und das beeinträchtigt ja nun deine Lebensqualität enorm, wenn du nicht mal normal schlafen kannst beispielsweise. Warum hast du das nicht schon viel früher angegangen? Ja, warum? Weil ich hatte vor 5 Jahren, war ich eben bei uns in der Nähe, kann das ruhig sagen, in Oldenburg eben in der Klinik. Mhm. Wir haben da eine Magenspiegelung gemacht, der Professor hat damals gesagt, das müsste eigentlich sofort operiert werden, mhm. nur war damals die Operation einer Herzoperation eben nicht zu setzen. Also man mhm. hätte da den ganzen Bauch aufschneiden müssen. Mhm. Und das hat man eben gesagt, das wäre sehr kompliziert. Mhm. Jetzt ist es eben so, dass man ein Loch über dem Bauchnabel macht, mhm. den Bauch aufbläht, sieht mhm. dann aus wie eine Kuppel von einer Moschee, mhm. und dann oben halt mit endoskopisch 4 Löcher mhm. in den Brustraum macht und dann also war es eigentlich. Aber eine patientenfreundliche Operation, ohne große Narben und ohne große Schnitte. Ohne große Schnitte mhm. und man soll angeblich nach 10 Tagen wieder entlassen mhm. werden können. Mhm. Aber das ist natürlich klar, jeder von uns hat Angst ins Krankenhaus zu gehen, jeder hat Angst vor Operationen und auch wenn die Ärzte das relativ runterspielen und sagen, es ist nicht so ganz schlimm, der Eingriff, kann ich das natürlich gut nachvollziehen, dass du da Schiss warst. Aber es ist absolut nötig, ne? Wie du das jetzt beschrieben hast. Ist ja, ja, ja, klar, es ist absolut nötig und es geht eigentlich kein Weg dran vorbei. Und ich werde sicherlich wieder ein normales Leben führen können. Also normal. Wir drücken für Dienstag alle Daumen. Alle Daumen, die jetzt hier zuhören und zuschauen, Guido. Ja, vielen Dank. Und du meinst ungefähr nach 10, 14 Tagen kommst du aus dem Krankenhaus raus? Denke ich mal, ja. Dann würde ich gerne noch mal vielleicht so in 2-3 Wochen mit dir reden. Wäre das möglich? Ja, das ist sicher möglich. Ja? Und dann kannst du uns erzählen, wie es passiert ist, wie alles gewesen ist und hoffentlich kannst du dann auch berichten, wie gut du dich fühlst. Das kann ich sicher machen, ja. Das heißt, du wirst von uns gleich nochmal angerufen und mein Redakteur wird mit dir das nochmal besprechen, wann wir dich dann anrufen. Mhm. Alles, alles Gute und du wirst es schon überstehen und wahrscheinlich wirst du hinterher glücklich sein, dass du es hast machen lassen. Das werde ich sicherlich. Und viel Glück und mach weiter so bei der Sendung. Vielen Dank. Also ich war einer der Ersten, der dabei war, als du die erste Sendung gemacht hast. Ist es wahr? Da konnte ich sie nicht immer gucken. Vor 5,5 Jahren. Ja, ja, da ich immer unterwegs war mit dem LKW, aber mhm. wenn ich Zeit hatte, dann habe ich immer geguckt. Also wir denken an dich am Dienstag. Alles klar. Alles Gute, Guido. Ja, vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Ihr Lieben, wenn jetzt Stammzuschauer oder Stammzuseher oder Hörer von dieser Sendung sein solltet, ich hatte ja vor ein paar Tagen ein Mädel, die von ihrem Freund erzählte, der eine sehr schwere Herzoperation wieder an sich durchführen lassen musste. Und ich hatte mit ihr auch vereinbart, dass wir nochmal miteinander reden. Sie kann leider im Moment nicht nachts so spät telefonieren und kann nicht so lange aufbleiben. Ich kann euch aber sagen, dass der Freund diese zweite schwere Herzoperation gut überstanden hatte. Er war erst 21 Jahre alt, oder ist 21 Jahre alt. Und es geht ihm den Umständen entsprechend gut. Das wollte ich euch nur auch mitteilen. Das ist eine gute Nachricht. Thorsten, 27 Jahre alt. Morgen. Hallo Thorsten. Ja, hallöchen, Domian. Hallo Thorsten. Was ist dein Thema? Ja, was ist mein Thema? Ja, das ist eine gute Frage. Und zwar komme ich mir sehr gespalten vor. Ich weiß nicht genau, wie ich mich verhalten soll, was ich denken soll. Ja, und zwar geht das ganz einfach darum, ich bin verheiratet, habe ein Kind und wir haben... Wie lange bist du verheiratet? Ich bin jetzt im 5. Jahr verheiratet. Mhm. Ja. Und wir haben gute Freunde, also sehr gute Freunde. Und die sind auch seit 7 Jahren verheiratet, haben auch 2 Kinder. Und wie soll ich sagen, irgendwie empfinde ich nicht mehr so für meine Frau, wie es früher mal war. Und fühle mich zu ihm mehr hingezogen als zu meiner Frau. Und weiß jetzt natürlich nicht, wie ich da verfahren soll. Also zu dem Mann des befreundeten Ehepaares? Ja. Fühlst du dich mehr hingezogen im Moment als zu deiner Frau? Ja. Ja. Hast du das mit diesem Mann schon mal besprochen? Weiß er das? Ja. Er weiß es? Ja. Geht es ihm genauso wie dir? Ob es ihm genauso geht, weiß ich nicht. Also ich weiß nur eins, dass wenn bei uns nicht die Kinder im Spiel wären, wir wahrscheinlich mehr oder weniger solo wären oder vielleicht sogar zusammen wären. Ich wüsste es nicht genau. Hm. Das ist es ja gerade, warum ich... Hm. Hast du früher irgendwann schon mal Kontakte mit Männern gehabt? Nee. Das kam mir so ein bisschen zögerlich. definitiv nicht, nein, oder nur vielleicht in Gedanken schon mal sowas durchgespielt? In Gedanken durchgespielt, ja. Schon länger? Also sehr viel früher auch, vor 5, 6, 7, 8, 9 Jahren? Ja. Mhm. Also ich sag mal immer so schön, wie sagt man immer, so, es gibt so eine Redewendung, ein bisschen Bi schadet nie oder ein bisschen Bi steckt in jedem drin. Jetzt bist du 5 Jahre verheiratet, hast ein Kind und ihr seid lange, vermutlich lange auch mit dem Pärchen befreundet schon. Ja. Wie lange bemerkst du denn jetzt diese Gefühle schon zu diesem Mann? Wir sind seit, lass mich nicht lügen, vielleicht seit einem halben Jahr intim. Mhm. Das passiert also auch schon. Es ist nicht nur, es passiert nicht nur in der Fantasie. Nein, nein, nein. Mhm. Hast du den Eindruck, dass dieser Mann in dich verliebt ist? Ja, das ist ja gerade, womit ich so mit den Gedanken nicht klarkomme. Mhm. Aber du bist in den Mann eigentlich verliebt? Ich denke schon. Mhm. Also wenn jetzt so Schmetterlinge im Bauch, auf jeden Fall, ja. Mhm. Und ihr macht das absolut geheim, die Frauen ahnen gar nichts davon. Nein. Die würden wahrscheinlich aus allen Wolken fallen, ne, wenn die das erfahren würden, oder? Ich denke schon, ich weiß es nicht genau, ich denke schon. Hat das andere Pärchen auch, die haben auch Kinder, 2 Kinder hast du gerade gesagt, ja, ne? Ja, genau. Ja. Mhm. Wie trefft ihr euch denn, wo trefft ihr euch? Ach, das ist meinerseits nicht so besonders schwierig, weil mir meine Frau recht viele Freiheiten lässt. Von seiner Seite ist das sehr schwer, aber... Ja gut, aber wo trefft ihr euch? Draußen irgendwo oder in der Wohnung? Wo? Ist unterschiedlich. Entweder bei mir oder bei ihm oder draußen halt. Mhm. Absolut flexibel. Ja, aber ich meine, das ist schon, wenn man 2 Familien hat, ist es auch sicherlich nicht so einfach, dass gerade wenn man auch sexuell sich dann begegnet, das dann in der einen oder anderen Wohnung zu machen. Ne? Ja, es ist schon koordinationsmäßig sehr schwierig. Mhm. Hast du ein schlechtes Gewissen deiner Frau gegenüber? Das ist ja das Schlimme, nein. Nein? Nee. Du liebst deine Frau auch nicht mehr, ne? Ich glaube nicht. Hm. Ich glaube nicht, ich weiß es nicht. Hm. Ich weiß überhaupt nicht mehr, was ich denken, was ich fühlen, was ich machen soll. Hm. Ich denke mal, wenn mein Sohn nicht wäre, wäre ich wahrscheinlich schon weg. Hm. Schläfst du mit deiner Frau noch? So gut wie nicht. Hm. Wir haben es, glaube ich, letztens probiert und das ging böse in die Hose. Mhm. Wir haben da eine Stunde gerackert und nichts. Mhm. Mhm. Macht sie das nicht stutzig? Thematisiert sie das nicht und sagt, ja, Thorsten, was ist los? Warum willst du nicht? Nee, weil sie auch berufmäßig sehr engagiert ist, genauso wie ich auch. Und mehr oder weniger würde ich fast behaupten, ist es fast vielleicht eine Scheinehe oder so, weil wenn ich nach Hause komme, geht sie und wenn sie kommt, gehe ich. Aber sie hat ja nur auch Bedürfnisse. Was macht sie denn mit ihrer sexuellen Sehnsucht? Weißt du das? Nein. Ist es für möglich, dass sie auch einen Freund hat, dass da eine Beziehung läuft? wahrscheinlich, glaube ich kaum. Mhm. Weil ich hatte es letztens mal vom Thema angesprochen, ob sie mehr oder weniger dasselbe noch empfindet wie für mich wie am Anfang. Und dann sagte sie, ja, mal schon, aber auch nicht immer so, aber doch, wäre eigentlich schon der Fall. Nein, das hört sich auch nicht so toll an. Ne? Ja, aber ich denke mal, was ich für sie empfinde, hört sich noch bescheiden an. Mhm, das habe ich gerade schon gemerkt. Es gab am Anfang dann schon eine Zeit der großen Verliebtheit zwischen euch beiden, auch des großen Begehrens gegenseitig, das gab es. Ja, doch, würde ich sagen. Mhm. Herr Thorsten, hast du das Gefühl, dass du jetzt so ein Coming-out hast, dass du jetzt ganz schwul wirst? Ich denke eigentlich nicht, nee, mhm. Ich denke eigentlich nicht, weil eine Abneigung gegen Frauen, nö. Es sind ja jetzt auch wieder zwei verschiedene Komplexe, die sich da zusammentun oder die miteinander verwoben sind. Einmal dein Gefühl diesem Mann gegenüber, diese bisexuelle Neigung, die du leben möchtest, und du bist eben in einer festen Beziehung. Ja. Aber diese Beziehung ist, und das sage ich jetzt mal Gott sei Dank, ja nicht mehr in Ordnung. Wenn die jetzt einigermaßen noch intakt wäre, wäre es ja alles noch viel komplizierter. So wie du es gerade dargestellt hast, Thorsten, liegt es eigentlich vollkommen nahe, dass ihr euch als Paar voneinander trennen solltet. Als Ehepaar, als klassisches Paar. Und was ist mit meinem Sohn? Weißt, ich glaube ja auf Dauer, Thorsten, dass es für ein Kind viel schlimmer ist, in einer kaputten Ehe zu leben, die nur wegen des Kindes aufrechterhalten wird. Wenn die Ehe wirklich kaputt ist und Entspannungen da sind. Als wenn man sich in Freundschaft voneinander trennt und eine klare Regelung findet. Vielleicht könntet ihr sogar, ich weiß ja nicht, wie euer Verhältnis so ist miteinander, vielleicht könntet ihr auf freundschaftlicher Basis zusammenleben weiter, auch für das Kind. Und jeder. Aber eine kaputte Ehe, ist das nicht eigentlich, wenn die sich permanent ankeifen oder vielleicht auch richtig zoffen oder von mir aus auch Schlägereien da sind oder so? Natürlich. Aber es fängt ja gerade erst bei dir an. Es tut sich ja eine Entwicklung auf. Und wer weiß, wo das hingeht, wenn du nicht irgendetwas entscheidest, irgendetwas tust. Du bist jetzt gerade 27 und so lange läuft das noch nicht mit dem Mann. Willst du die nächsten 10 Jahre so ein Doppelleben vielleicht führen? Das würde ich nicht aushalten. Na eben. Deswegen wäre doch das Vernünftigste, das Fairste auch, erstmal mit deiner Frau Klartext zu sprechen. Ich finde, das Recht hat sie. Und vielleicht ist es für sie ja auch gar kein Problem, dass sie sagt, okay, eigentlich empfinde ich ja auch, dass die Leidenschaft bei uns irgendwie verraucht ist. Lass uns zusammenraufen, wir bilden eine gute WG mit unserem Kind und sind auf freundschaftlicher Ebene zusammen und jeder geht seine eigenen Wege erstmal. Ist ein Modell. Ich weiß, dass sowas funktioniert. Das muss nicht funktionieren. Aber du musst ja in irgendeiner Weise jetzt aktiv werden. Ja, das hört sich auf eine Art schon ganz gut an und auch gesund an, aber... Weil du wirst, auf Dauer wirst du dich gar nicht mehr so richtig anschauen können im Spiegel, wenn du das so weitermachst. Das ist ja das Schlimme. Ich habe kein schlechtes Gewissen, gar nichts. Nee, aber du wirst ein ungutes Gefühl immer mehr haben in dieser Doppelrolle. Ja, das ungute Gefühl ist eigentlich da drin, was macht er jetzt, wie geht's ihm jetzt? Weil er hat in der Ehe eigentlich, also wir sind ehenmäßig sehr identisch. Nur, dass er es eben halt von seiner Frau her noch extremer getroffen hat. Also sie hat ihm da wirklich, weiß ich nicht, wie sagt man so schön, die eisernen Handschellen angelegt. Mhm. Also die ist da echt krass drauf. Okay, reden wir nicht über die. Es geht jetzt erstmal um dich. Ja, was spricht dagegen, dass du das deiner Frau erzählst? Was spricht dagegen? Mhm. Die Worte? Was soll ich sagen? Ja, du hast es mir jetzt auch erzählt. Ja, wenn du wüsstest, was mich das an Nerven gekostet hat und an Angstschweiß. Das glaube ich. Aber so ist es manchmal nur. Ich sitze hier und zitter wie Espenlauf. Ist mir klar. Ich spiele es auch nicht runter. Aber es ist ja auch eine große Sache, die sich in deinem Leben da verändert. Also hat man dabei auch große Gefühle. Aufgeregte Gefühle und weiß ich was. Das ist doch völlig normal. Naja, klar. Es wäre... Und es geht wirklich um, ich finde das natürlich auch sehr richtig, dass du dein Kind im Auge hast und es für das Kind am allerbesten gestalten möchtest. Aber ich glaube, man gestaltet für ein Kind ist immer am besten, wenn man Ehrlichkeit dem Kind auch vorlebt. Ja, und was, wenn es nicht so der Fall ist, dass er nicht so die Gefühle entwickelt oder hat, wie ich sie habe? Ja, du bist ja schon wieder, du berechnest jetzt, ne? Soll ich das aufgeben? Was passiert, wenn dann und dann und dann? Ja. Ich finde, das ist gar keine Frage. Der erste Schritt ist erst einmal jetzt, dass du Klartisch in deinem kleinen Umfeld machen musst mit deiner Frau. Und wie sich dann alles weiterentwickelt, das ist nun mal das Risiko des Lebens. Das, du kannst ja keine doppelte Versicherung abschließen jetzt vorher. Nach dem Motto, ich sag's ihr aber nur, wenn ich auch die Gewissheit habe, dass er dann ganz toll in mich verliebt sein wird. Das ist doch Quatsch. Das ist meine Meinung dazu. Mehr kann ich ja gar nicht sagen, Thorsten. Kann dir aber auch gerne nochmal anbieten, dass du mit meiner Psychologin nochmal ein paar Worte redest. Vielleicht hat die noch eine andere Idee. Ja, ich denke schon. Ja? Du legst auf und wir rufen dich gleich nochmal an. Das heißt, die Elke ruft dich an. Ja, okay. Alles Gute. Ich danke dir. Auf Wiedersehen. Und viel Glück, ne? Dankeschön, dir auch. Okay. Tschüss. Peter ist jetzt dran und Peter ist 27 Jahre alt. Hallo. Hallo Domian. Hallo Peter. Erstmal vorweg, ich sehe dich gerade im Fernsehen ohne Ton und wenn du in der Warteschleife bist, ist das Bild zeitlich versetzt, weil ich hier aus Oldenburg anrufe. Ja, das schon wieder aus Oldenburg jemand. Ja, ich möchte dem Guido aus Oldenburg auch viel Glück wünschen für Dienstag. Ja, das machen wir alle, ne? Das ist ja ganz klar. Ja. Das ist ja nett von dir. So, jetzt zu dir. Ja, mein Thema ist, du kennst ja den Stefan Raab. Ja. Nehme ich mal an. Ja, so ist es, ja. Guckst du die Sendung von Zeit zu Zeit? Ab und an, ja. Mhm. Ab und an, ja. Ja, der macht ja immer so schwulenfeindliche Witze. Ja. Manchmal. Ja, nachher muss ich mich mal köstlich amüsieren. Was ist denn davon eigentlich zu halten? Weil in so einschlägigen Schwulenmagazinen steht dann halt drin, dass der Herr Raab schwulenfeindlich sei. Und ich denke mir so, bei manchen Sachen denke ich mir immer so, na ja, ne? Und so bei anderen dann, ja. Ich weiß halt nicht, was ich davon halte. Ich meine, also ich weiterhin nicht. Ich finde, man sollte es alles nicht so eng sehen. Das macht der Harald Schmidt auch. Der macht auch seine Witze über alle möglichen Rand- und Nicht-Randgruppen. Wenn man da so verbissen vor dem Fernseher sitzt und sich gleich immer angepinkelt fühlt, ich glaube, dann ist man doch recht kleinkariert. Ich finde das witzig und ich fühle mich da überhaupt nicht angegriffen. Und ich weiß auch von ihm persönlich, dass er das natürlich nicht persönlich meint und nicht Menschen, die nun, weiß ich, jetzt homosexuell veranlagt sind oder homosexuell sind, da persönlich verletzen will. Überhaupt nicht, nein. Nee, so engstirnig sehe ich das jetzt auch nicht. Ich meine, ich gucke es ja weiterhin. Wenn ich jetzt empört wäre, würde ich dann, was weiß ich, da Briefe hinschreiben und dann gar nicht. Aber die Leute sind empfindlich. Wenn ich ja ab und zu schon mal eine Bemerkung zu irgendetwas mache, dann kommen auch gleich böse Faxe. Wie kannst du nur? Neulich habe ich einen Polenwitz erzählt. Ja, das war ich. Du hast die Mail geschickt. Du warst das. Ja, aber ja. Nicht nur du, es waren auch andere. Wie kannst du das machen? Nein, ich hab ja nicht gesagt, wie kannst du das machen. Ja, also, ich diesen Witz da, ich habe nur gesagt, ich wollte nur wissen, ob du das bemerkt hast. Ja, natürlich habe ich bemerkt. Man sollte sich, glaube ich, von dieser politischen Korrektheit nicht so sehr drangsalieren lassen. Ja, Stefan Raab, das, also ich fühle mich da nicht irgendwie angemacht, wirklich nicht. Nee, das war nur in dem Sinne, ich hatte mal, jetzt nochmal kurz zu Big Brother, aber nur zum Medienhype, weil das hängt auch damit zusammen. Ich habe dann, bevor ich also Big Brother geguckt habe, jetzt die zweite Staffel, weil ich gucke ja dich immer, ne? Mhm. Und ja, das geht ja ständig um Big Brother bei dir. Da blieb mir, ich war ja schon, bevor ich das erste Mal gesehen habe, hoch informiert. Ja. Durch dich und durch Stefan Raab. Ja, Stefan Raab macht das. Da habe ich bei Stefan Raab, hat er dann halt den Jörg nachgemacht. Und habe ich gesagt, na, also das war ja sehr tuntig. Und dann habe ich dann, wollte ich ja gucken, was da nun wirklich dahinter steckt. Da habe ich gedacht, mein Gott, das ist ja wirklich eine ziemliche Schwester. Ja, ist auch und, so. Ja. Und habe dann, also und, war dann wieder so ganz unsicher. Wollte dann halt mal nachfragen. Aber das ist ja witzig, dass dir das mit dem Polenwitz bei mir dann gleich eingefallen ist. Ja, so ist es. War das jetzt dein Thema, Stefan Raab und die Schwulenwitze? Ja, ich habe also kein schlimmes Problem im Moment. Ich wollte nur mal eben nachfragen, wie du das so siehst. Ja, ich sehe es so, wie ich es gerade gesagt habe. Also cool und locker bleiben dabei. Ja. Ja gut, dann werde ich das mal tun. Gut, Peter. Jo. Alles Gute. Ja, dir auch. Wiederhören. Und Grüße an dein Team. Mach ich. Tschüss. Ciao. Kekse wichsen, das hat ja gestern noch hohe Wellen geschlagen. Wir haben es übrigens ausprobiert nach der Sendung hier. Ich habe den Keks nicht essen müssen. Sarah, 20 Jahre. Hallo. Hallo, guten Morgen. Morgen. Dein Thema. Es war Stress mit der Familie. Oh je. Hast du Stress mit der Familie? Vermutlich ja, ne? Ja, und was für einen? Und was für einen? Ja. Warum? Ich bin mit einem Deutschen zusammen und habe mit ihm vor der Ehe geschlafen. Ich bin Moslem, muss ich dazu sagen. Und bin schwanger geworden und das haben dann meine Eltern mitbekommen. Wohnst du bei deinen Eltern noch? Mittlerweile nicht mehr, nee. Ich musste abhauen von zu Hause. Mhm. Also wollte mich zwingen, abzutreiben und dass ich wieder zurück in den Libanon gehe und da einen fremden Mann heirate, den ich nicht kenne, auch nicht liebe. Mhm. Ja, und das wollte ich natürlich nicht. Und dann habe ich meinem Freund irgendwie heimlich Bescheid sagen können. Heimlich oder nicht Bescheid sagen können? Doch, durch eine Freundin. Eine Freundin durfte Gott sei Dank an dem Tag zu mir. Mhm. War ein Tag vor der Abtreibung. Mhm. Wir haben dann schon einen Termin für mich ausgemacht. Mhm. Und ja, dann konnte ich an dem Tag noch geschwind mit ihm telefonieren, habe ihm ganz schnell alles erzählt. Mhm. Er ist zu seinem Vater gegangen und wir sind dann gemeinsam zur Polizei. Mhm. Und dann an dem Freitagmorgen war die Polizei um 6 Uhr da und hat mich von zu Hause rausgeholt. Ja, wie lange liegt das zurück? Du bist jetzt 20 Jahre alt, wie alt warst du da? 19. 19. Das war letztes Jahr. Also hat die Polizei dich dann aus deinem Elternhaus rausgeholt? Mhm. Weil die Gefahr im Verzug stand, dass du gezwungen werden solltest, abzutreiben. Ja, und zwar davor hatte ich ja Tabletten genommen. Mhm. Da habe ich aber noch nicht gewusst, dass ich schwanger bin. Habe ich ungefähr 80 Schlaftabletten genommen, wollte mir das Leben damit nehmen, weil ich habe den ganzen Druck von meinen Eltern nicht mehr aufgehalten. Mhm. Mein Vater hat mich immer so geschlagen, dass ich am ganzen Körper richtig starke blaue Flecken hatte. Ich konnte nicht sitzen, nicht liegen. Also geschlagen deshalb, weil du schwanger warst? Nein, damals haben sie noch nicht gewusst, dass ich schwanger bin. Das habe nicht mal ich gewusst. Ach, er hat dich so einfach geschlagen? Ja. Warum? Wegen jeder Kleinigkeit. Mhm. Und dass du einen deutschen Freund hattest, wussten sie das überhaupt? Nee, erst am Schluss haben sie das mitbekommen, wo ich dann in der Klinik lag. Mhm. Das habe ich jetzt nicht richtig verstanden. Wie lagst du? Ich meine, du wärst, bevor du in die Klinik gekommen bist, von der Polizei rausgeholt worden aus dem Elternhaus. Nein, erst danach. Ich habe erste Tabletten genommen und dann lag ich 3 Tage oder 2 Tage auf der Intensivstation und dann 2 Wochen lang noch in der Psychiatrie. Wegen dem Selbstmordversuch. Ja, ich verstehe. Und im Krankenhaus haben sie es dann erfahren, dass du auch noch einen deutschen Freund hast. Ja, und dann sind sie völlig in meinem Tagebuch rumgeblättert. Und dann sind sie völlig ausgerastet. Genau. Mhm. Und als du dann von der Intensivstation, von der Psychiatrie wieder nach Hause gekommen bist? Nee, ich bin ja dann nicht direkt nach Hause. Ich habe gemerkt, dass sie es rausgefunden haben. Mhm. Über Nacht, also ich habe dann eine Nacht bei meinem Freund übernachten wollen. Das haben auch die Leute aus der Klinik erlaubt, weil das war mein 19. Geburtstag. Mhm. Und da haben die alles rausbekommen. Aber du warst dann trotzdem noch mal zu Hause, ne? Ja, weil mich meine Schwester gezwungen hat. Also die haben mich irgendwie abgepasst und mehr oder weniger mit nach Hause verschleppt. Mhm. Und als du dann wieder zu Hause warst, dann warst du ja schwanger. Mhm. Das wusstest du, das wussten die da auch, ne? Ja. Und die wussten, dass du einen deutschen Freund hattest. Also da waren ja nur alle Tabus durchbrochen, die man da wahrscheinlich in deiner Familie durchbrechen konnte. Mhm. Bist du dann auch geschlagen worden von deinen Eltern? In diesen 3 Tagen nicht, nee. Wie hat man dich behandelt in den 3 Tagen? Ganz, ganz arg lieb. Arg lieb? Ja, damit ich ja zu Hause bleibe. Ach so, Und dann haben die das aber eingefädelt mit der Abtreibung, dass das abgetrieben werden sollte. Genau. Ist das dein kleines Kind, was da hinten... Ja, das ist gerade mein Sohn, der wach geworden ist. Ja. Dann haben die das eingefädelt mit der Klinik und dann hat die Polizei dich dann frühzeitig da rausgeholt. So, ja. Das ist jetzt eine Weile her. Das Kind ist Gott sei Dank, ich hoffe, gesund auf die Welt gekommen. Ja, entwickelt sich prächtig toll. Wie sieht die Situation jetzt aus? Wo lebst du? Und wie geht es dir? Ich lebe 20 Kilometer von meinen Eltern entfernt. Mit deinem Freund zusammen? Ja. Mhm. Und haben deine Eltern sich damit abgefunden oder gibt es... Nein. Nee. Also es kamen noch ganz, ganz starke Morddrohungen. Mhm. Die wollen uns 3 umbringen lassen. Wer ist auch, die? Also meine Eltern wollten irgendjemand schicken, die uns kalt machen. Und das haben die auch ernst gemeint, das weiß ich hundertprozentig. Ich bin völlig entsetzt immer, wenn ich sowas höre. Wie können denn Eltern so etwas tun wollen? Auch ja, wenn Hauptsache die Ehre. Ja, Ehre hin, Ehre her, aber es geht um die Tochter, es geht um das eigene Kind. Wie kann man das eigene Kind umbringen wollen? Ja, das verstehe ich auch nicht, das ist echt unmöglich. Also es gab Morddrohungen. Hast du dann wieder die Polizei eingeschaltet? Ja, ich habe denen dann auch mal die Polizei nach Hause geschickt. Mhm. Und daraufhin waren sie halt so entsetzt. Ich verstehe immer so schlecht. Und da waren sie ganz entsetzt darauf? Ja. Mhm. Und dann war für eine Zeit lang Ruhe. Ich habe dann gar nichts mehr von denen gehört. Mhm. Und dann hat es halt wieder angefangen. Mhm. Haben sie mit Drohungen wieder angefangen. Und geht das mit den Drohungen bis heute? Oder hast du jetzt Ruhe wenigstens im Moment? Nee, und zwar, ich habe vor ungefähr einem Monat das letzte Mal mit meiner Mutter telefoniert. Mhm. Und sie hat mich mehr oder weniger drauf, sie hat mir befohlen, dass ich meinen Freund und meinen Sohn verlasse, nach Hause komme, dann kann ich in Libanon gehen und dort jemand anders heiraten und von dem Kinder kriegen. Das hat sie dir all im Ernst gesagt? Mhm. Ganz im Ernst? Mhm. Ganz im Ernst, ja. Knallhart. Und was hast du hoffentlich knallhart zurückgesagt? Darf man hier überhaupt so unverschämte Sachen sagen? Bitte, ja. Ich habe ihr gesagt, dass sie die letzte Schlampe in meinen Augen ist, weil ich mit so einer Person nichts mehr zu tun haben möchte. Daraufhin ist dann mein Vater ans Telefon gekommen und hat mich so dermaßen zusammengeschissen. Hat gemeint, falls er mich jemals erwischt, ja, dann soll ich gucken, dass ich so schnell wie möglich weg bin, sonst bin ich von seiner Seite aus weg. Jetzt ist dieser Vorfall noch relativ frisch, ne? Ja. Hast du Angst, dass dadurch jetzt die Emotionen nochmal hochgekocht worden sind? Hast du? Mhm. Du hast also im Klartext Angst um Leib und Leben, dein eigenes Leben und auch um das Leben deines Kindes? Genau, ja. Und es war aber früher also noch extremer. Jetzt in der Zeit, wir mussten ja laufend flüchten, von einer Person zur anderen. Wir haben laufend bei fremden Leuten gelebt. Und dank meinen Eltern haben meine Wehen auch schon im 5. Monat angefangen. Das hieß, ich lag jeden Monat vielleicht 2 Wochen lang in der Klinik, weil das Kind jederzeit kommen konnte. Ich musste zu Hause die ganze Zeit liegen, ich durfte nichts machen. Weißt du, Sarah, ich muss dir mal sagen, du bist eine junge Frau von 20 Jahren. Und ich muss dir mal sagen, welchen Respekt ich vor dir habe, dass du trotz diesem ungeheuren Druck, der auf dich ausgeübt wurde und trotz der Tradition, das hängt ja nur doch alles an einem, dass du das alles so durchziehst und sagst, nein, ich möchte nicht so leben, ich lebe so, wie ich es entschieden habe, ich kriege das Kind und ich bleibe bei meinem Freund. Alle Achtung. Ich glaube, dass ganz viele in deiner Situation dann doch eingeknickt wären und hätten gesagt, na gut, dann beuge ich mich der Tradition meiner Eltern oder den Vorstellungen meiner Eltern. Ja, okay, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe das auch, diese ganze Kraft meinem Freund zu verdanken. Also ohne ihn hätte ich es niemals im Leben hinbekommen. Ich habe ja nur schon einige Male solche Geschichten hier gehört und bin wirklich, wie ich es gerade sagte, immer fassungslos, dass die Eltern, auch wenn man konservativ ist und so, doch so weit gehen und das Leben des eigenen Kindes auslöschen wollen. Ist es für dich nicht auch eine unglaubliche Verletzung und eine Katastrophe, dass deine Eltern überhaupt nicht mehr zu dir gehalten haben? Aber natürlich, das hat mich so dermaßen fertig gemacht. Das macht mich eigentlich bis heute noch ziemlich fertig, aber was soll ich machen? Hattest du denn früher einen besseren Kontakt zu deiner Mutter, wenn dein Vater sich schon immer so gewalttätig zu dir verhalten hat? Ja, also wenn mein Vater mich geschlagen hat, dann hat meine Mutter eigentlich meistens zu ihm gehalten. Zu ihm gehalten? Sie hat gemeint, er meint es ja nicht böse, er meint es ja bloß im Guten. Ich hau dir auf die Angst um dich. Ich hau dir auf die Fresse und meint es gut, toll. Ja, genau. Also er hat mich ja nicht nur mit der Hand gehauen, sondern mit verschiedenen Gegenständen. Zum Beispiel mit dem Stock, mit dem Gürtel, mit irgendwas Metalligem. Deine Familie kommt aus dem Libanon, sagst du? Ja. Hast du noch Kontakte zu anderen Mitgliedern der Familie, die vielleicht zu dir halten, oder haben sich alle von dir abgewandt? Nee, es haben sich eigentlich alle von mir abgewandt. Keiner möchte mehr was mit mir zu tun haben. Wie viele Geschwister hast du? 2 ältere Schwestern und 1 kleiner Bruder. Und die älteren Schwestern halten auch nicht zu dir, auch nicht ein bisschen? Es gibt auch keine geheimen Anrufe mal oder irgendwas? Nee, nix. Die bezeichnen mich alle nur als Schlampe. Also du hast alles, was an Familie und Vergangenheit es bei dir gibt, hast du verloren, ne? Kann man jetzt so sagen. Wie soll es jetzt weitergehen? Du lebst ja irgendwie noch auf einem Vulkan, habe ich das Gefühl. Ja, schon. Also was für mich jetzt ganz klar ist, dass ich mit meiner Familie nichts mehr zu tun haben möchte. Mhm. Ist es so weit, dass du auch überlegst, weil du Angst hast, vielleicht noch weiter wegzuziehen in eine ganz andere Stadt und ein neues Leben anzufangen? Ja, also den Gefallen werde ich den auf keinen Fall tun. Mhm. Also eine kämpferische Sarah, ich merke das schon. Sag mal, ich weiß, dass es bundesweit Gruppen. Der Kleine, ist es ein der oder eine die? Nee, das ist ein der. Das ist ein der. Wird der gerade verköstigt oder wie? Bitte? Wird er gerade gefüttert? Ich war gerade am Stillen, aber. Ich dachte es mir doch. Er möchte jetzt gar nicht mehr schlafen. Sarah, ich weiß, dass es bundesweit eine Art Selbsthilfegruppen gibt von Frauen, die in deiner Situation sind, die aus muslimischen Ländern kommen und eben solche Probleme mit den Familien haben. Hast du da schon mal Kontakte gehabt? Nee, nichts. Vielleicht könnten wir dir zumindest mit einer Adresse weiterhelfen. Ja, das wär echt toll. Dass du mal vielleicht mit der einen oder anderen Frau redest, die in der genau gleichen Situation ist wie du und die auch den kulturellen Hintergrund hat. Vielleicht kann man sich da noch ein bisschen mehr austauschen und vielleicht kann man dir doch ein paar Tipps geben. Jetzt wollen wir mal dem Kleinen wir die Mama ganz überlassen. Du legst mal auf und die Elke, meine Psychologin, ruft dich gleich nochmal an. Aha. Und ich sag nochmal hohen Respekt vor deinem Kampfesmut und ja vor deinem Mut einfach. Das ist verdammt mutig, was du da durchziehst. Meinst du wirklich? Ja, aber wirklich. Dass du jetzt sogar noch sagst, nee, den Gefallen tue ich denen nicht, ich ziehe nicht mehr weg, ich bleibe jetzt hier, das ist mein Leben. Alle Achtung. Tolles Mädchen. Darf ich noch ganz kurz was an meinen Freund sagen? Ja, klar. Falls er zuhört. Schatz, falls du zuhörst. Ja, dann möchte ich dir nochmal für alles danken, für die schwere Zeit, wo du zu mir gehalten hast. Und ich liebe dich ganz, ganz arg. Wo ist er denn, der Freund, im Moment? Der ist heute zu seinem Freund gegangen und spielt am Computer. Ja, vielleicht haben sie zufällig den Fernseher so im Hintergrund am Laufen. Könnte ja sein. Oh, das wäre toll. Alles Gute, liebe Sarah. Dankeschön, ich wünsche dir auch. Dankeschön. Halt durch, leg jetzt auf und wir rufen dich gleich nochmal an. Alles klar. Tschüss. Tschüss. Ich glaube, wir haben noch gar keine Pause heute gemacht. Dann machen wir die jetzt mal. 1.37 Uhr und 27 Sekunden unsere kleine Pause. Und 28 Sekunden gleich ist Radio 1 live und das WDR-Fernsehen mit der WDR-Telefon-Talkshow Domian. Heute Nacht ohne festes Thema von unserer Seite. Ihr könnt euch bei mir melden zu jedem Thema, über das ihr gerne mit mir reden wollt. Telefonnummer 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Nächster Anrufer, das ist der Peter und der ist, wie alt ist er? Er ist 54 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Ja, hallo Domian. Hallo Peter. Dein Thema? Ja, mein Thema ist also, ich warte auf ein Spenderherz und ich bin ziemlich fix und fertig. Das wäre also schon das zweite, was ich bekomme. Mhm. Also ich bin seit 12 Jahren herztransplantiert. Ja. Und ich habe 8 Jahre sehr gut damit gelebt. Nur die letzten Jahre ging es sehr, sehr schlecht damit. Mhm. Wie machte sich das bemerkbar? Ja, durch Abstoßungen. Mhm. Das heißt also... Nach acht Jahren gab es... Ja, also zwischen den 8. und 9. Jahr, da fing das an. Mhm. Das heißt also, ich bekomme an Medikamenten Immunsuppressiva, heißt das. Mhm. Das heißt, das drückt das körpereigene Immunsystem herunter, ja, damit der Körper das Herz nicht abstößt. Das wiederum hat auch sicher zur Folge, dass du sehr oft krank bist und dass du gar nicht so widerstandsfähig bist. Genau. Das heißt, ich bin sehr anfällig für allgemeine Krankheiten. Ich muss sehr oft mit einem Mundschutz rumlaufen und so weiter. Naja, aber wie gesagt, die ersten 8 Jahre ging das sehr gut. Lass mich mal kurz fragen. Ich würde so als Laie immer denken, na, wenn so ein paar Jahre erstmal gelaufen sind, dann hat der Körper es akzeptiert und die Sache ist in trockenen Tüchern. Wie kommt es, dass nach 8 Jahren der Körper plötzlich rebelliert und sagt, ich möchte dieses Organ nicht haben? Ja, da kann ich keine genaue Antwort für geben. Ich nehme an, und wie auch die Ärzte mir das sagen, auch bei der TX-Überwachung. TX-Überwachung heißt also, ich muss jede Woche da zur Nachsorge hin ins Krankenhaus. Da werde ich untersuchen, Blutabnahme und Blutwäsche und so weiter und so fort. Naja, auf jeden Fall, spielt mein Körper da irgendwie, wie soll ich das sagen, der macht sich irgendwie immer irgendwie stärker. Also haben wir jetzt auf jeden Fall gelernt, dass das passieren kann, auch nach vielen Jahren. Ja. Und das ist jetzt in den letzten Jahren immer schlimmer geworden. Ja, genau. Naja, auf jeden Fall hat man festgestellt bei diesen wöchentlichen Untersuchungen, dass also das Herz schwächer wird. Das heißt also, die Pumpleistung ist nicht mehr gegeben. Und mein Blutdruck, der sinkt immer weiter. Ich bekomme des Öfteren Abstoßungen, das heißt, das macht sich bemerkbar durch Fieber, niederen Blutdruck, Wasser in den Beinen und so weiter und so fort. Das heißt, du kannst überhaupt gar kein normales Leben führen. Na, was heißt ein normales Leben? Also berufstätig bist du natürlich nicht. Nein, ich bin EU-Rentner, das heißt Erwerbsunfähigkeitsrentner. Und bin auch alleine. Und das macht mir das Leben wirklich sehr schwer. Meine Frau, die hat mich vor 2 Jahren verlassen. Die konnte mit dem Druck auch nicht mehr klarkommen. Kannst du denn so dein normales Leben überhaupt organisieren? Also so wie einkaufen gehen, ein bisschen sauber machen, Wäsche waschen, so kannst du das noch? Ja, ich habe eine Pflegehilfe, ich bekomme auch Pflegegeld. Das heißt also, da kommt eine Pflegehilfe immer zu mir. Die macht mir die Wohnung sauber. Die hilft mir auch bei der Körperpflege und so weiter. Und ich habe auch meine Kinder, die mir soweit sie können helfen. Wie viele Kinder hast du? 3. Wie alt sind die? 35, 34 und 33. Hintereinander geworfen, sage ich mal so. Ja. Wohnen die denn in deiner Gegend, in deinem Umfeld, dass sie öfters mal vorbeischauen können? Ja, die wohnen also ziemlich in der Nähe. Und na gut, die müssen auch viel arbeiten und so weiter. Aber die schauen regelmäßig nach mir. Und dann habe ich auch eine gute Freundin. Das ist eine platonische Freundschaft. Kannst du denn noch allein auf die Straße gehen? Ja, das noch. Das geht noch. Ja, wie gesagt, ich kann auch noch alleine sogar Bahn fahren und Bus fahren mit Mundschutz. Und ich muss dann aber, wie gesagt, das Schlimme ist, die Leute reden mich immer an, warum sind sie ansteckend und so weiter. Das kommt dann auch noch dazu, dass man von den Leuten dann noch dumm angemacht wird. Ja. Du hast gerade gesagt, dass du jetzt wieder transplantiert werden musst. Du brauchst ein neues Spenderherz. Ja, in den nächsten 6 bis 7 Monaten muss das passieren. Wie gesagt, also die Ärzte, die haben das herausgefunden nach mehreren Untersuchungen, dass das immer schwächer wird, die Pumpleistung immer schwächer wird. Was ist denn, Peter, wenn jetzt in den nächsten Monaten, das hört man ja immer wieder, dass es eben nicht so einfach ist, die Organe zu bekommen. Wenn du keins bekommst, was ist dann? Ja, dann ist vorbei. Und eine Kunst, kann man das nicht vorübergehend mit einem Kunstherz machen? Kann man schon, aber in meinem Alter, wie gesagt, da sind die Krankenkassen, da sind die Kostenvoranschläge und so weiter und so fort. Ich weiß nicht, ob du das weißt, Domian, oder die anderen das wissen, nach einem gewissen Alter und wenn man sowieso schon längere Zeit so gesagt EU geschrieben ist, dann sagen die Kassen sowieso, naja. Ja, schlimm genug, aber ich weiß, dass es so ist, ja. Und das ist das Schlimme, wie gesagt. Jetzt bin ich, wie gesagt, ich bin im Moment seelisch ein bisschen ganz, ganz, ganz tief bin ich fertig. Was die Krankheit natürlich auch noch verschlimmert, ne? Wenn man psychisch so da nieder ist. Ja, man wartet, man hofft und dann ist man, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Das kann auch so sein bei dir, ich hatte neulich auch schon mal so einen Fall hier in der Sendung, dass das Telefon klingelt und du musst sofort weg, das kann sein. Ne? Ja, ich habe hier, wie gesagt, einen Piepser, einen dann bin ich, wie gesagt, mit meiner Klinik hier verbunden. Mhm. Und das kann sein, dass ich von einem Tag auf den anderen gerufen werde, dass ich wieder nach Hannover zu der medizinischen Hochschule muss und dass ich dann transportiert werde. Aber wie gesagt, man hat mir auch im Vorhinein gesagt, mit Ihrem Alter denken Sie daran, dass Sie hinten dran gestellt werden. Und, das muss man sich mal vorstellen, der Peter ist erst 54 Jahre alt, ne? Und man da schon gesagt bekommt, in ihrem Alter, mein Gott, wie oft kann man eigentlich ein neues Herz einpflanzen? Also im Grunde genommen immer. Mhm. Das ist also, ich habe also Mitpatienten und Mitkollegen gehabt, die haben nach 2-3 Jahren wieder was Neues bekommen. Das heißt, solange der Gesamtorganismus stabil ist, kann man das immer wieder wiederholen. So genau. Sag mal, als du es damals zum ersten Mal hast machen lassen, vor 10 Jahren. Ja. Ich denke da so oft drüber nach, seitdem das überhaupt möglich ist. Ich weiß damals, der Christian Bernard, das war der erste große Herzchirurg in Südafrika, hat das gemacht, der 70er, 60er, ich weiß nicht mehr. Was ist das für ein Gefühl, wenn man aus der OP aufwacht? Und man spürt, dass dein Herz schlägt, aber das ist das Herz eines anderen Menschen. Ja, wie soll ich das sagen? Im Grunde genommen im Moment gar keins. Hm. Also man wacht auf, man wundert sich überhaupt, dass man wach wird. Hm. Also bei mir war es so, ich lag damals, bevor ich operiert wurde, noch ziemlich auf dem letzten Drücker. Das heißt also an Beatmungsmaschinen und ich war gar nicht mehr so richtig da. Hm. Und wie ich wieder aufgewacht bin, und da habe ich erstmal mich gewundert, wo bin ich, was ist hier los? Und ja, wie soll ich das sagen? Also da muss ich mich erstmal dran gewöhnen, dass ich überhaupt erstmal klar wieder da bin, klar, und am Leben bin. Aber dann, als so die erste Phase vorüber war, denkt man dann viel über vielleicht auch den Menschen nach, dem das Herz gehört hat? Ja, ich habe sogar versucht, den Namen des Spenders ausfindig zu machen. Mhm. Und ich habe danach gefragt, nur man hat mir das verweigert. Mhm. Man hat mir das nicht gesagt. Und aus Gründen, wie auch immer, also das machen die nicht. Das machen die nicht. Heute, nach so vielen Jahren, ist es so, dass du das Gefühl hast, es ist meins, oder ist es immer noch irgendwie ein Fremdkörper? Oder ist es jetzt zunehmend ein Fremdkörper wieder geworden, nachdem der Körper ihn sogar abstoßen will? Nein, also als Fremdkörper betrachte ich das nicht. Wie gesagt, weil es mir in den ersten Jahren sehr, sehr gut ging. Mhm. Und nur jetzt, also man weiß ja auch ein bisschen medizinisch Bescheid. Mhm. Ne? Also man betrachtet das nicht als Fremdkörper, sondern man weiß, was da passiert in einem und. Also es liegt nur die Frage, der Hintergrund der Frage ist, dass das Herz ist ja auch so sehr symbolbeladen und überladen. Ja. Das Herz und die Seele halt, ne? Und wenn man dann ein Herz von einem anderen Menschen bekommt, das war immer so meine Vorstellung, ist es sicher ein sehr ungewöhnliches Gefühl. Aber man muss sich ja als Herzpatient dann arrangieren damit. Vor allen Dingen, wenn man merkt, dass es einem besser geht dadurch. Ja, das schon, wie gesagt, also wie gesagt, die ersten Jahre war es sehr gut und war auch sehr schön. Und nur wie gesagt, jetzt steht das an. Mhm. Wissen Sie, man kriegt ja von Anfang an gesagt, das hält nicht ewig. Mhm. Und irgendwann muss man sich damit abfinden, dass das irgendwann mal zu Ende geht oder eine Zweitransplantation braucht. Wie lange könnte es denn oder hätte es denn im besten Falle funktionieren können? Na gut, es gibt Menschen, die leben schon 15, 16 Jahre damit. Und ich habe jetzt, wie gesagt, über 10 Jahre jetzt rum damit. Und das kann mir keine mehr nehmen jetzt, was ich gehabt habe. Also das ganz aktuelle Problem ist, dass sich das seelisch auch so sehr runterzieht und dir das so sehr zusetzt, die Wachte-Situation genau, auch. Genau, ne? Das ist es. Und auch im Nacken, dass die Gefahr besteht, nicht rechtzeitig einzufinden. Also man guckt jeden Tag auf den Kalender und die Ärzte haben zu mir gesagt, 5 bis 6 Monate, wenn bis dahin nichts passiert, dann wird's arg. Gibt es eigentlich für Leute, die in deiner Situation sind, also die transplantiert wurden, gibt es da Selbsthilfegruppen? Bestimmt, ne? Ja, sicher. Wie gesagt, in unserer TX-Ambulanz, da gibt es Selbsthilfegruppen. Wäre das denn vielleicht nicht eine Möglichkeit, gerade jetzt, wo es dir seelisch so schlecht geht, da mal Kontakt aufzunehmen mit solchen Leuten? Ja, habe ich schon alles. Das heißt also, ich rede mit den Mitpatienten, ich rede mit Psychiatern darüber und so weiter und so fort. Nur wie gesagt, das sind nur ein paar Stunden am Tag, wo man sich da äußern kann, irgendwann wo man dann wirklich geholfen wird. Ja. Ja, aber wenn man dann, wie gesagt, dann alleine ist, jetzt den Rest des Tages oder auch nachts, dann kommen Ängste auf und dann da wird man nachts wach, man wird durch Albträume geplagt. Das ist also, das ist manchmal ganz schlimm. Das ist ganz schlimm. Ich glaube, das kann jeder erahnen, wenn auch nicht richtig nachvollziehen, aber erahnen, in welcher schlimmen Situation du im Moment bist. Und es eigentlich gar keine konkrete Hilfe gibt, außer der Hilfe, der Piepser genau, piept. Ich muss warten, das Schicksal entscheidet, sonst nichts. Nur das Schicksal, der große Zampano da oben. Beim letzten Mal, als ich mich über dieses Thema unterhalten habe, habe ich mich mit einer Ehefrau unterhalten, deren Mann in der Situation war. Und die sagte auch, es wird sehr kompliziert sein und sehr lange dauern. Und wir zittern alle und haben Angst. Und wie der Zufall und das Glück so spielt, am nächsten Tag schon, das haben wir hinterher erfahren, am nächsten Tag konnte der Mann transplantiert werden. Ja, das Glück hatte ich ja damals beim ersten Mal auch gehabt. Ne? Na, wie gesagt, diesmal, glaube ich, habe ich sehr viel schlechtere Karten. Aber man weiß es ja gar nicht. Man kann es ja nicht einschätzen, richtig. Nein, nee, wie gesagt, ich sage, das Schicksal entscheidet. Das ist also... Lieber Peter, ich kann dir nur meine allerbesten Wünsche rüberschicken. Jetzt zu dir nach Hause. Und dir wirklich dir alle Daumen drücken und die besten Wünsche sagen, dass es bald piepst bei dir. Danke. Na gut, Hauptsache ich konnte mit jemand sprechen. Aber du, ich möchte, dass du mit meiner Psychologin noch ein bisschen redest. Ja. Ja, machen wir das? Ja, gut. Das ist die Elke. Ja. Und du legst auf und wir rufen dich gleich nochmal an. Ja. Von Herzen alles, alles Gute. Danke. Auf Wiederhören. Tschüss. Jetzt bin ich verbunden mit der Christine und die ist 44 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, hier ist Christine. Guten Morgen, Christine. Ich habe eine ungewöhnliche Krankheit. Und das sind Lidkrämpfe. Was? Augenlidkrämpfe, die sich in die Stirn ziehen. Und das nennt man Blepharospasmus. Wie kann ich mir das genau vorstellen? Dass du immer die Augen ganz, ganz feste zudrückst. So richtig knallfest. Ja. Und das so ganz feste? Ja. Und das man passiert sieht nichts mehr. Und das ganze Gesicht verzieht sich und wird faltig. Genau. Und das passiert immer und immer wieder bei das dir. Immer wieder ständig, ja. Also in welchen Abständen? In wie viele Sekundenabständen oder Minutenabständen? Ach, das ist ganz unterschiedlich, je nachdem, was ich mache. Das ist auch ich kann mich hinlegen und wenn ich Ruhe habe, dann habe ich eine Linderung, dann ist es besser. Und wenn ich viel tue, rumlaufe, arbeite, mich anstrenge oder so, dann passiert gar nichts mehr, dann sehe ich einfach nichts mehr. Das heißt, es geht so schnell, musst du die Augen zudrücken, dass du kaum mehr was wahrnehmen kannst um dich herum. Richtig. Und das ist ja immer verbunden mit einer Anstrengung der Gesichtsmuskulatur, ne? Richtig. Und dann kriegt man natürlich auch automatisch Kopfschmerzen, wenn es dann doll ist. Ist das jetzt im Moment, ist es ja auch eine ungewöhnliche Situation für dich, jetzt hier öffentlich zu reden. Ja. Du musst dir das auch kniepen. Bitte? Hast du es im Moment auch sehr stark? Ja, ich bin jetzt aufgeregt und das spielt natürlich dann auch eine große Rolle. Ne? Das heißt, du kannst mich, wenn du jetzt den Fernseher anschauen würdest, kannst mich kaum sehen, weil du ständig die Augen zukneifen musst. Ich bin in der Küche, ich habe den Fernseher jetzt ausgemacht. Wie lange hast du diese Krankheit schon? Seit 2,5 Jahren. Erst seit 2,5 Jahren? Das ist keine angeborene Krankheit? Oder Nein. Wie kam diese Krankheit plötzlich von heute auf morgen? Eigentlich schleichend. Das fängt an mit ein bisschen Blinzeln und dann kam ich mit meiner Arbeit nicht mehr klar. Und und eigentlich habe ich, als ich dann fast einen Autounfall gebaut habe, ist mir klar geworden, was da eigentlich los ist. Und dann ging dann natürlich zu den Ärzten. Haben die das gleich diagnostizieren können? Nein, nicht sofort. Ja. Dann erst in der Klinik gelegen und und dann haben wir da eine Therapie angefangen. Da wird also Botulinumtoxin gespritzt. Das ist ein Nervengift. Das lähmt die Muskeln. Und jetzt habe ich aber immer Probleme mit den Nebenwirkungen dieser Spritzen. Das heißt, dass die dann ganz zu sind. Ich habe dann zwar nicht mehr die Krämpfe, aber die Lider, die hängen runter so, und ich sehe nichts mehr. Vollkommen vorbei. Das heißt, dieses ist keine Therapie für dich oder keine Linderung letztendlich? Es ist etwas besser geworden, weil ich arbeite nicht mehr. Ich weiß mittlerweile, was ich kann, was ich machen kann und was nicht. Was hast du denn vorher beruflich gemacht? Ich habe im Büro gearbeitet. Und das kannst du jetzt nicht mehr machen? Nein, ich bin in Rente. Mit 44? Erwerbs- und Fähigkeitsrente. Auch mit 44 Jahren? Ja, weil die Krankheit auch chronisch ist, nicht halber. Hast du Familie? Ja, ich bin verheiratet. Kinder? Das ist natürlich auch eine große Belastung für meinen Mann, das ist natürlich auch klar. Hast du Kinder auch? Ich habe eine erwachsene Tochter, Wie geht dein Mann damit um? Ich muss sagen, bewundernswert. Das ist klar. Aber was ich so an mir merke, ich verändere mich eigentlich. Oder ich habe mich in dieser Zeit sehr verändert. Kann es sein, ich könnte mir vorstellen, wenn man eine solche Krankheit hat, dass man auch aus Scham sich immer mehr zurückzieht und so Kontakte abbricht, bei Freunden oder bei Bekannten gegenüber? Freunde habe ich nicht verloren, das kann ich nicht sagen, ganz im Gegenteil. Aber ich meine, was jetzt so bekannte Arbeitskollegen und so, das ist alles weg. Wie hast du dich verändert durch die Krankheit? Ja, dadurch, dass ich nicht mehr so viel rauskomme. Ich war natürlich selbstständig, ich hatte mein Auto vor der Tür. Ich bin ins Theater gegangen, ich bin ins Kino gegangen, ich bin einkaufen gegangen und das schaffe ich jetzt heute oder kann ich eigentlich nicht mehr, weil ich nicht mehr alleine auf die Straße gehen kann. Das geht gar nicht. Du kannst auch nicht ganz vorsichtig alleine am Bürgersteig gehen, das geht nicht. Nein. Ich könnte es vielleicht, wenn ich es versuchen würde, aber da entwickelt man natürlich auch so eine Angst. Du bist also quasi gezwungen, immer dann zu Hause zu bleiben. Ja, oder mit meinem Mann oder wenn mich jemand abholt und das geht. Aber dadurch, mein Mann, der arbeitet ja auch und dann hat er auch nicht die Zeit, da ständig mit mir irgendwo hinzufahren. Und dann kommt auch noch dazu, dass ich das auch nicht möchte. Ist diese Krankheit verbreitet? Gibt es viele Menschen, die das haben? Also mittlerweile, so wie die Ärzte mir das gesagt haben, ich bin in einem Klinikum und mittlerweile ist es mehr geworden. Gibt es denn nach Auffassung der Ärzte, oder ich weiß ja gar nicht, wie weit erforscht diese Krankheit ist, eine Hoffnung, dass du nochmal gesund werden könntest? Nein, weiß ich nicht. Keine Hoffnung? Wie geht man damit um? Du bist ja eine junge Frau, kann man ja fast noch sagen, mit Anfang 40. Wenn einem plötzlich so eine Krankheit dann erschlägt fast ja. Dein ganzes Leben ist ja vollkommen anders geworden. Vollkommen umgestellt, genau. Und deswegen sage ich ja, ich merke ja auch, wie ich mich jetzt selber verändere. Ich bin viel mehr zu Hause und früher, wie gesagt, ich bin arbeiten gegangen und hatte immer einen ausgefüllten Tag und alles ging mir von der Hand. Und jetzt, seit ich zu Hause bin, geht mir eigentlich nichts mehr von der Hand. Wenn ich irgendwas mache, putzen oder so, das dauert alles. Was ich früher so nebenbei gemacht habe, das ist jetzt richtig Schwerstarbeit für mich geworden. Überkommt dich da manchmal so eine ganz große Schwermut, vielleicht auch oder eine Depression, dass du denkst, mein Gott, ich bin erst 44, wenn ich jetzt die nächsten 30, 40 Jahre so leben soll, was ist das für ein Leben? Und das Problem ist eben mit diesen Spritzen. Ich komme mit diesen Nebenwirkungen nicht zurecht. Ne? Ein bisschen zu viel gespritzt ist, sind die Augen zu, dann habe ich zwar die Krämpfe nicht mehr und bin auch befreit von dem Kopfschmerz und alles, aber dann sehe ich gar nichts mehr. Die eigentliche Ursache weiß man nicht, warum es entstanden ist. Weiß man nicht, da forscht man. Aber irgendwie ist das auch sehr halbherzig, weil so viele gibt es davon nicht. Und wie immer bei solchen Krankheiten. Wie das dann immer so ist. Ja, und was ich würde jetzt gerne auch mal, vielleicht kennt ja jemand das oder hat es sogar selber. Da würde ich gerne mal so über Erfahrungen mit diesen Spritzen sprechen. Wenn sich da also jemand bei mir melden möchte. Ja, also wir machen das ja immer so, wenn sich jetzt jemand angesprochen fühlt, der möge bitte bei uns anrufen und wir stellen dann den Kontakt her, dass ihr euch dann austauschen könnt miteinander. Ja, das wäre wirklich gut. Liebe Christine, die Sendung ist jetzt zu Ende. Ich hoffe, dass ich jemand melde und du dadurch vielleicht so ein bisschen Hilfe bekommst. Und das wäre ja schon mal ein kleiner Schritt. Ja, wenigstens nochmal ein Austausch, wie sie mit genau, den Spritzen ganz genau. Sind. Also hoffen wir, dass sich jemand meldet. Ich wünsche von Herzen alles Gute. Ja, danke. Und sag dann Tschüss zu dir. Ja, also tschüss, Christine. Danke. Tschüss. Ciao. Das war's für heute von Domian und für diese Woche. Ich bedanke mich bei meinem Team, bei Thomas Reinke, Wolfram Schlukowski, Jan Hölz, Roland Lohr, Kerstin Klinger, Axel Rottländer, Marc Sommer, Dirk Winhülsen und Elke Büchter. Unsere Themen nächste Woche: in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch heißt das Thema Kellergeschichten und in der Nacht von Donnerstag auf Freitag: Ich bin vorbestraft. Ich wünsche ein schönes und gutes Wochenende und wir sind wieder da in der Nacht von Montag auf Dienstag, 1 Uhr Radio 1 live und wieder im Fernsehen. Macht's gut, bis dahin, ciao.